schwitze hier in meiner Wodkaflasche. Hab nicht mehr als ne Mark auf der Tasche. Alle lassen mich im Stich. Das Leid der Welt, es liebt nur mich. Ich bin die Giselle, nur ohne Bündchen. Bei meinem Tag da fehlt ein Stündchen. In meiner Hölle ist nur Eis. In meiner Sauna, da wird's nicht heiß. Ich hab krumme Zähne und keine Spange. Ich hab kurze Beine und will aber lange. Ich bin der Hans, nur ohne Glück. Ich renn nach vorn und flieg zurück. Bei jedem Buch, da fehlt mir eine Seite. Bei meiner Länge, da fehlt mir die Breite. Frauen wollen mit mir nur sprechen. Da könnte ich kotzen oder brechen. Hunde pinkeln mir ans Bein. In jeden Haufen trete ich rein. Jeder Taube Schiss trifft mich. Das ist scheiße, ist zu widerlich. Keiner mag mich, keiner will mich. Keiner hat mich richtig lieb. Alle lassen mich im Stich. Das Leid der Welt, es liebt nur mich. Bin die ärmste Sau von allen, dem Elend ganz verfallen. Und keine Freunde, bin allein, bin das allerärmste Schwein.